Girls Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter Roffelkopter. Dennis. Strand. Boah, das nervt mega, wenn die Leute voll laut Musik aus dem Handy hören. Ich höre immer mit Kopfhörer, das stört keinen. I am the bonfire. You make me Stromberg, I go in the higher. I live your Glasvitrin, Glasvitrin. Alter! Ich hab so einen Hunger. Geh doch zu dem Strandverkäufer da. Coconut, Banana, Waffel, Eiscreme. Hallo, ich möchte was essen. Ich habe auch billige Sonnenbrillen. Dann nehme ich eine Sonnenbrille. Ach, ich bin so beeinflussbar. Hola, Jungs. Hi, Sie. Warte mal, ich habe zwei Männer aus dem Fernsehen getroffen. Das ist ein Schwamm und ein Seestern. Hallo, ich bin SpongeBob. Und ich bin Patrick. Ach so, ich dachte, du hättest jemand Cooles getroffen. Klaus Kleber oder so. Patrick, kannst du mich eincremen? Ich habe keine Hände. Oder wir machen einen Strandspaziergang. Ich habe keine Füße. Vielleicht treffe ich doch noch, Klaus Kleber. Komm, Manuel, wir verbrennen uns die Füße am kochend heißen Sand. Dann springen wir ins viel zu kalte Wasser. Dann ärgern wir uns, dass wir mit den sandigen Füßen aufs Handtuch getreten sind. Und wenn wir nicht mehr können, latschen wir 2 Kilometer durch die pralle Sonne zum Parkplatz. Strandurlaub. Yeah. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de.